Erster liebt einander weiterhin wie Brüder und Schwestern. Zweiter seid gastfreundlich zu fremden Menschen. Manche haben so Engel aufgenommen, ohne es zu wissen. Dritter denkt an die Menschen im Gefängnis. Denkt auch an die Menschen, die leiden. Vierter, alle sollen die Ehe achten. Gott wird Menschen bestrafen, die die Ehe brechen. Fünfter, seid nicht gierig nach Geld. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott sagt, ich verlasse dich nie. Sechster, deshalb sagen wir mutig, der Herr hilft mir. Ich habe keine Angst vor Menschen. Siebter, denkt an eure Leiter. Sie haben euch Gottes Wort gesagt. Schaut auf ihr Leben und glaubt wie sie. Achter, Jesus Christus ist gestern, heute und für immer derselbe. Neunter, folgt keinen fremden Lehren. Es ist gut, wenn Gott das Herz stark macht. Regeln über Essen helfen nicht. Zehnter, wir haben einen Altar. Die Priester im alten Zelt dürfen nicht davon essen. Elfter, der hohe Priester bringt Blut in das Heiligtum. Aber die Körper der Tiere verbrennt man draußen. Zwölfter, auch Jesus hat außerhalb der Stadt gelitten. Er macht das Volk durch sein Blut rein. Dreizehnter, wir wollen nun zu ihm hinausgehen. Wir tragen die Schande mit ihm. Vierzehnter, wir haben auf der Erde keine Stadt, die bleibt. Wir suchen die zukünftige Stadt. Fünfzehnter, wir wollen Gott immer danken. Das ist unser Opfer für ihn. Wir loben seinen Namen. Sechzehnter, vergesst nicht, Gutes zu tun. Teilt mit anderen. Solche Opfer gefallen Gott sehr. Siebzehnter, gehorcht euren Leitern. Sie passen auf euch auf. Sie müssen Gott später alles erklären. Achtzehnter, betet für uns. Wir wollen immer das Richtige tun. Unser Gewissen ist rein. Neunzehnter, bitte betet besonders dafür. Dann kann ich schneller wieder bei euch sein. Zwanzigster, Gott gibt uns Frieden. Er hat Jesus von den Toten geholt. Jesus ist der große Hirte. 21. Gott soll euch alles Gute geben. Dann tut ihr seinen Willen. Ehre sei Jesus für immer. 22. Bitte hört auf meine Worte. Ich habe euch nur einen kurzen Brief geschrieben. 23. Unser Bruder Timotheus ist wieder frei. Wenn er bald kommt, besuchen wir euch zusammen. 24. Grüßt alle eure Leiter und alle Christen. Die Leute aus Italien grüßen euch auch. 25. Gottes Gnade sei mit euch allen. Amen.